Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, dass ihr ein gutes Wochenende hattet. Heute Nacht haben wir hier, wie immer, in der Nacht von Montag auf Dienstag eine offene Telefon-Talkshow. Und offen heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Meine Telefonnummer, wie immer, für euch kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer auch kostenfrei 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Laura und Laura ist 23 Jahre alt. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Guten Morgen, hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist ganz einfach SM-Beziehung. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Ich habe dich mal angerufen vor ungefähr anderthalb Jahren zu einem Thema, dass ich in einer außergewöhnlichen Beziehung lebe. Mhm. Und wir zum Beispiel frivoles Ausgehen mögen. Und gehst du noch ein bisschen näher an den Telefon? Ich sagte frivoles Ausgehen mögen und das stand zur Debatte ein Erziehungsurlaub. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich sehr gut, ja. Das heißt, du solltest ausgeliehen werden. Ganz genau, bei diesem Max. Ein anderes Pärchen, ja. Ganz genau. Ja. Und danach habe ich sehr, sehr schlechte Erfahrungen in dieser Beziehung gesammelt, weil die SM-Beziehung, die wir zu dem damaligen Zeitpunkt geführt haben, war, sagen wir mal, in der sexuellen Hinsicht eigentlich nur. Mhm. Und hat sich aber hinterher so aufs gesamte Leben ausgebreitet. Das heißt also nicht nur in sexueller Hinsicht, sondern auch im alltäglichen Leben. Also sprichst du über deine persönliche eigene Beziehung? Ganz genau. Ja, die ist seitdem nicht mehr so ganz toll. Die Beziehung gibt es mittlerweile seit 6 Monaten auch nicht mehr, weil ich mich von diesem Mann getrennt habe. Und mein Appell ist ganz einfach an die Leute, die in solchen Beziehungen leben oder Menschen, die in solchen Beziehungen leben, dass denn ganz einfach nicht solche Dinge passieren, die mir passiert sind, dass ich das einfach so ertragen habe und mich nicht nach anderen Menschen gewandt habe und über meine Probleme gesprochen habe. Also wir müssen das nochmal ein bisschen erklären. Du hast in einer Beziehung gelebt mit einem Mann und ihr habt SM-Praktiken durchgeführt und ja immer wieder auch neu ausprobiert. Ganz genau, es war sehr extrem. Genau, und ihr wart auch befreundet mit einem anderen Pärchen und da gab es dann auch diese Tauschaktionen, dass du zu dem anderen Pärchen ausgeliehen werden solltest und so weiter. Ganz genau. Wie lange warst du noch mal mit deinem Freund und SM-Partner zusammen? Ich war mit dem Mann 2 Jahre zusammen. Wir waren auch verheiratet 3 Monate lang. Und die Beziehung in dem Sinne ist ganz krasch auseinandergegangen, da ich einen neuen Menschen kennengelernt habe. Und dieser Mensch hat mir vielleicht auch was gegeben, aber auf einer verbalen und psychischen Ebene. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass diese Beziehung auseinandergegangen ist, weil ihr eben diese SM-Praktiken praktiziert habt? Oder woran lag es? So weit gegangen, dass die Haut mit Skalpells aufgeschnitten wurde, dass ich Verbrennungen am Rücken habe, durch Wachs, es sind Nadelungen durchgeführt worden, es sind einfach Dinge durchgeführt worden, die gegen meinen Willen geschehen sind. Es sind schwarze Messen gemacht worden, an denen ich auch bewusst teilgenommen habe, aber einfach aus Hörigkeit zu diesem Mann und irgendwo nie den Absprung geschafft habe und vielleicht irgendwo in meinem Leben immer eine Person gesucht habe und es so weit ertragen habe und es ist so extrem geworden ist, dass ich einfach mit den Nerven ziemlich runter war. Ich arbeite auch nebenbei in einem Lass mich mal fragen. Ich habe gelernt aus dieser Sendung, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die in dieser Szene sich rumtreiben und sich da auch wohlfühlen, dass die sagen, es passiert nie etwas gegen meinen Willen. Es gibt einen Code, das sagt man dann, wenn man das nicht mehr will und Schluss mit lustig. Ich sag mal, es gibt SMler, es gibt Menschen, die können zwischen dem Dominant und Devot entscheiden und es gibt irgendwelche Schwachmaten, die haben dann irgendwann mal einen Rohrstock in der Hand und hauen einfach drauf rum. Nur ich sag immer, man ist irgendwo noch ein Mensch und man ist kein Element. Man ist auch keine Maschine und ich denke mal ganz einfach aus dem ganz einfachen Grund, viele Menschen rasten einfach aus, denken über die Situation gar nicht mehr nach, was sie überhaupt einem anderen Menschen zufügen. Und sagen wir doch noch mal ganz konkret, was ist dir widerfahren, wo du gesagt hast, das kann ich so nicht mitmachen, das will ich auch nicht mehr. Ich gehe aus dieser Beziehung heraus mit meinem Freund, mit meinem Mann und ich gehe auch aus dieser SM-Szene raus. Dass er mich einfach zu anderen Menschen abgegeben hat, irgendwo gegen meinen Willen. Vielleicht habe ich aus Hörigkeit zu ihm getan, weil er mich geschlagen hat, weil er mich unter Druck gesetzt hat, weil ich aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich, wie gesagt, in einem Studio arbeite, und den Kontakt zu meinen Eltern dadurch auch verloren habe durch diesen Job. Hm. Und die einzige Person, die eigentlich noch zu mir stand und die ich in meinem Leben hatte, war meine Oma. Okay, die ist auch schon 83 Jahre alt. Und eben halt er. Und ich habe den jeglichen Kontakt zu allen Menschen, Freunden, Bekannten abgebrochen. Also er hat dich völlig isoliert und er hat dich zu Sachen gezwungen, die du nicht wolltest. Ganz genau. Sag doch mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, wie gesagt, diese Nadeln durch die Schamlippen gezogen, vor dem Bett geschlafen. Es war so weit, dass ich nicht mehr vom Teller essen durfte. Moment, du musstest vor eurem Bett schlafen? Ganz genau. Weil er das so ganz bestimmt genau, hat? Weil er es so wollte. Mhm. Und was war das mit dem Essen? Aus einem Fressnapf essen, wie ein Hund. Musstest du? Musste ich. Musstest du bei euch zu Hause? Ganz genau. Mhm. Und das sind Dinge. Und wie ist das vorstellbar? Ihr seid dann abends zu Hause. Ich konnte gar nicht mehr alleine weggehen. Ich durfte gar nicht mehr, wo ich dann. Das Einzige, was ich dann noch konnte, ist arbeiten und irgendwo funktionieren. Nur ich bin 23 Jahre alt und. Ich meine auch diese Sachen mit diesem Fressnapf, das ist ja unglaublich. Ich stelle mir die normale Alltagssituation vor. Du kommst nach Hause von der Arbeit, er kommt auch von der Arbeit nach Hause. Ihr wollt zusammen Abendbrot essen. Wie hat er sich dann verhalten? Was hat er gesagt? Ich kam nach Hause, da fing das Thema direkt an, Hand- und Fußfesseln anzulegen und sich wie eine Sklavin zu verhalten. Weil ich sag mal, irgendwo, wir leben im Jahre 2000 und wenn man solche Praktiken auslebt, gut und schön, dann kann man das sexuell ausleben, wenn beide Partner damit klarkommen. Mhm. Also fern in einer Beziehung was passiert, wo der eine vielleicht nicht unbedingt in Anführungsstrichen mit einverstanden ist. Mhm. Und vielleicht auch erzähl das doch mal mit dem Essen, wie das dann war. Du kamst nach Hause, musstest deine Hand- und Fußfesseln anlegen und dann? Hand- und Fußfesseln angelegt, durfte dann auf dem Boden rumrutschen und irgendwo aus dem Fressnapf essen, sein Essen zubereiten, den Haushalt machen und nur funktionieren. Mhm. Und ich sag mal, irgendwo hat man dann, obwohl ich sehr selbstbewusst bin und auch im Leben stehe mit beiden Beinen und bestimmt nicht unbedingt die unattraktivste Frau bin und mich auch sicherlich sehr viele Menschen kenne und viele zu mir gesagt haben, Mensch, Laura, du hast dich so verändert, was ist mit dir los? Gab es dann eine Zeit, wo, bis zu einem Zeitpunkt, wo du gesagt hast oder für dich so empfunden hast, ich mache es schon gerne? Oder war es von Anfang an eigentlich wieder deinen Willen? Ich muss ganz ehrlich sagen, in sexueller Hinsicht, gut, das Passive liegt mir schon, das ist relativ. Aber ich mag es eher auf dieser verbalen Ebene. Vielleicht, um endlich einen Menschen zu finden im Leben, wo man auch mal sich anlehnen kann und mal sagen Warum hast du das aber dann mitgemacht? Aus Hörigkeit, weil ich vielleicht keinen Menschen hatte und ich den Absprung alleine geschafft habe, mich von diesem Menschen zu trennen. Ihr wart 3 Monate verheiratet, sagst du? Wir waren 3 Monate verheiratet. Ist es dann großartig? Ja, ist es dann noch groß eskaliert zum Schluss? Eskaliert. Wir waren bis diesem Jahr Ende März zusammen, bis zum 28. März. Am 10. April bin ich ausgezogen. Lebe seit 6 Monaten mit einem neuen Partner zusammen, mit dem ich sehr, sehr glücklich bin und der mir auch geholfen hat, von ihm wegzukommen. Mhm. Also eskaliert in dem Sinn, gab es einen großen Streit oder noch einen Zusammenstoß oder irgendetwas? Ich habe mein Geld heimlich gespart. Mhm. Wir haben den Umzug mit Bekannten und Freunden geplant von ihm, die mir eben halt geholfen haben, wo ich mich auch nochmal recht herzlich für bedanke. Und ich habe meine nötigsten Sachen gepackt. Ich habe alle Möbel da gelassen. Ich habe meine persönlichen Dinge gepackt. Also es gab keinen richtigen bösen Streit noch zwischen euch beiden. Die Sache läuft momentan polizeilich, weil auch manche Sachen ihm nachzuweisen sind, die nicht okay waren in dieser Beziehung. Ist für dich denn erklärlich, dass wieso du dann den Schlussstrich gezogen hast, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss, mehr mache ich jetzt nicht mehr? Ganz einfach, weil ich gemerkt habe, ich glaube, da ist ein Mensch, der liebt dich wirklich. Und also wegen der anderen Beziehung. Ganz genau. Und wenn du jetzt nicht diesen Absprung schaffst, dann wirst du ihn nicht schaffen. Und ich sag mal, ich empfinde jetzt diesen Anruf und die Äußerung von dir, auch du hast es am Anfang gerade ja auch so ein bisschen formuliert, als Appell an Leute, die sich in diese sexuelle Praktik-Szene hineingedrängt sehen oder hineingezogen fühlen, auch, dass sie um Gottes Himmels Willen nie etwas tun sollten, was sie nicht wirklich wollen. Richtig. Ne? Weil das natürlich zum Schaden der eigenen Entwicklung, der eigenen Sexualität, der eigenen Seele ist. Vor allen Dingen, ich habe mit 14 Jahren Leukämie bekommen und hatte auch schon 14 Unterleibsoperationen, auch Brust-OPs gehabt. Mhm. Bin aber ein Mensch, der nur mal mit beiden Beinen im Leben steht und auch eigentlich weiß, und was er möchte und was er nicht möchte. Und ich auch einen sehr, sehr großen Freundeskreis eigentlich immer hatte. Mhm. Also, diese Warnung ist, glaube ich, sehr gut verstanden worden nach den drastischen Beispielen, Laura, die du gerade genannt hast. Richtig. Und ich kann dir nur wünschen, dass du in deiner neuen Beziehung jetzt ganz gleichberechtigt lebst und leben kannst und dass du da nur immer Dinge tust, die du auch wirklich magst. Ist diese neue Beziehung denn auch so ein bisschen SM angehaucht oder findet dieses Thema gar nicht statt? wir leben in einer relativ, in Anführungsstrichen, soliden und normalen bürgerlichen Beziehung. Bei uns findet das SM-Leben auch statt, aber auf einer ganz anderen Ebene. Auf einer Ebene, die dir gefällt. Ganz genau. Und so soll es auch bleiben. Ganz genau. Und dahin möchte ich auch nochmal sagen, Michael, ich liebe dich und nochmal Dank an deine Sendung. Ich danke dir auch, Laura, und wünsche von Herzen wirklich alles Gute. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Und an dieser Stelle zwei Hinweise in eigene Sache. Morgen sind wir nicht im Fernsehen zu sehen, sondern ausschließlich im Radio zu hören. Und diese Woche Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, haben wir prominenten Besuch hier bei uns in der Sendung. Es ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement. Und ihr habt die Möglichkeit, den Wolfgang Clement zu fragen, was ihr ihn vielleicht immer schon mal fragen wolltet, was euch an einem Politiker interessiert, vielleicht auch was so hinter den Kulissen der Politik und was ihn so menschlich ausmacht, den Wolfgang Clement. Diese Möglichkeiten habt ihr diese Woche Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Jetzt freue ich mich, begrüßen zu können die Jeanette. Und Jeanette ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Jeanette, dein Thema. Mein Thema ist unerfüllter Kinderwunsch. Unerfüllter Kinderwunsch. Ja, genau. Und zwar versuchen mein zukünftiger Mann und ich... Moment, du bist 18 Jahre. Ja. Du bist noch nicht 38 oder so. Nein. Also wir heiraten am 29. Dezember. Mhm. Ja, und seit... Ja, wie lange seid ihr denn schon zusammen? Fast 11 Monate. Mhm, naja, ist ja auch noch nicht so ganz sehr lange. Ja, aber ist dafür sehr intensiv. Gut. Ja. So, und inwiefern ist jetzt in eurer sehr jungen Beziehung und in deinem Alter von 18 Jahren, wie alt ist dein Freund? 26. Dieses jetzt schon ein Thema unerfüllter Kinderwunsch? Ja, das ist bei mir, also ich habe jetzt seit langem diesen Wunsch eigentlich schon. Das heißt so, ja, 2-3 Jahre. 2-3 Jahre schon? Ja, also dass ich immer früh Kinder haben wollte, weil ich immer gedacht habe, dann kannst du mit denen, wenn die dann auch so 18, 19 sind, noch mit denen richtig was unternehmen. Mhm. Und eigentlich wollte ich eher für meine Kinder nicht unbedingt so die drüber stehende Mutter sein, sondern immer mehr eine Freundin. Und ja, also bei mir haben sie dann irgendwann mal festgestellt, vor kürzester Zeit, dass ich ein PCO-Syndrom habe. Was ist das? Das ist ein Überschuss an männlichen Hormonen. Das kommt halt daher, dass ich ziemlich viel Übergewicht habe. Das heißt 115 Kilo bei 1,72 Größe. Ja. Und man hatte mir gesagt, so 40, 50 Kilo abnehmen, dann eventuell würde es klappen. Ja. Ja, und nun? Nun heißt das, dass du im Moment keine Kinder kriegen kannst? Nein. Ja. Bei mir ist weder eine Regelblutung vorhanden, noch sonst irgendwas. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass, wenn du abnimmst, dass du ein Kind bekommen kannst? Ist das sehr wahrscheinlich oder sagen die das einfach nur so? Ich weiß es nicht. Ich habe mich darüber jetzt schlau gemacht im Internet und so, weil dann halt, da habe ich dann auch richtige Informationen bekommen. Weil als ich bei der Ärztin war, habe ich mich dann nicht so ganz getraut, danach zu fragen, weil ich ziemlich perplex war, weil ich das alles überhaupt nicht kannte. Ja, und dann hatte ich mich darüber schlau gemacht und da stand dann halt, dass es zu 50% klappen kann auf natürlichem Wege, wenn natürlich der Zyklus und alles wieder da ist. Und ansonsten bleibt dann nur noch zwei Möglichkeiten, und zwar einmal eine Eileiterstimulation, die wohl sehr schmerzhaft ist und nur wenig Erfolg bringt, oder halt eine künstliche Befruchtung. Und das ist auch nicht gerade lustig. Also, das bedeutet, du musst jetzt abspecken, ne? Ja, 3 Kilo habe ich bis jetzt geschafft. Aber ich würde wirklich, Jeanette, nur wirklich äußerst entspannt rangehen. Du lieber Gott, du bist 18 Jahre alt. Ja, aber umso älter ich werde, umso schwieriger wird es. Und es kann sich auch nachher in Diabetes also noch mit dabei kommen. Das ist das Übergewicht. Ja. Ja, also gut, das ist ein anderes Thema. Bei diesem PCO-Syndrom ist das halt ist das so. Ja. Aber ich meine, was den Kinderwunsch jetzt anbelangt, das hat ja nun wirklich noch ein bisschen Zeit. Also ich muss sagen, auf die Meinung stoße ich andauernd. Und das ist was mich absolut ärgert. Warum? Weil das ist nun mal so. Man sagt immer, ja, werd erst mal älter und dann guck mal weiter. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Warum die Leute einen, sag ich mal, in dem Sinne abtun, du bist noch jung, warte erst mal noch ein bisschen. Ne? Weil das ist nun mal so. Insofern will ich es ja gar nicht abtun. Aber es besteht ja nur ein ernsthaftes Problem. Es funktioniert nun mal nicht. Ja. Und dann finde ich, sollte man da auch wirklich gelassener rangehen. Weil du hast ja nur objektiv noch viel Zeit vor dir. Es besteht ja überhaupt gar kein Grund, jetzt panisch zu reagieren. Mein Gott, nochmal, lange funktioniert es nicht mehr oder so. Ja, schon. Aber es ist natürlich auch so, dass man jeden Monat, jetzt wenn doch mal ein Zyklus da ist, was sehr selten vorkommt und der bleibt dann wieder aus, dass man denkt, na und, ist was passiert oder auch nicht. Und es ist halt dieses monatliche Warten. Ne? Und dann, also ich, wenn ich merke, aha, es ist überfällig oder was auch immer, dann sage ich meinem Freund schon gar nichts mehr davon, weil das ist für ihn natürlich auch nicht einfach, weil bei ihm ist alles in Ordnung und ich bin halt diejenige, bei der es halt nicht stimmt. Ne? Und das ist natürlich nicht so einfach. Okay, aber ich glaube, dass man auch Probleme immer in da einordnen sollte, wo sie hingehören. Es gibt nur wirklich viel schlimmere Sachen, ne? Und viel schlimmere Probleme, die dich betreffen könnten und unter denen du leiden könntest unter Umständen. Ja. Als dieses Problem, dass es ist, du hast jetzt den Wunsch und du möchtest es gern, das ist auch verständlich. Vielleicht für einige ist es nicht verständlich. Aber ein bisschen gelassener sollte man da jetzt schon rangehen, Jeanette. Sonst machst du dir ja den Kopf und es bringt ja eh nichts. Nee, irgendwie nicht so. Ne? Was planst du denn jetzt? Hast du jetzt wirklich einen festen, irgendwie eine feste Gehrichtung, dass du sagst, ich will jetzt bis zu meinem 20. Lebensjahr die Funde alle runter haben, um mir das eben auch zu ermöglichen? Also, ja. Also jetzt, ich habe mir jetzt keinen Zeitpunkt gesetzt, wo bis, was weiß ich, in 2 Jahren muss das jetzt runter sein. Mhm. Ich habe mit einer guten Freundin, die hat einen kleinen Sohn vor 4 Monaten, habe ich jetzt ausgemacht, dass wir regelmäßig schwimmen gehen. Das, weil sie hat am Rücken, sie kann nicht alles so. Und also Schwimmen und Fitnessstudio und halt dann auch sehr gut auf die Ernährung achten. Ne? Das ist doch ein guter Vorsatz. Ich habe es schon mal geschafft, in 2 Monaten 25 Kilo abzunehmen, allein durch Sport. Ja, siehst du. Also dann hast du gleich 2 Fliegen mit einer Klappe diesmal geschlagen. Du bist wesentlich leichter und das ist für deine Gesundheit förderlicher. Ja. Und es kann dann vielleicht mit dem Kinderwunsch auch klappen. Ja. Also, was wünsche ich? Ich wünsche absolut gutes Gelingen beim Abspecken. Ja, danke. Und wenn du 25 oder 30 Kilo geschafft hast, dann rufst du mich nochmal an, okay? Ja, das mache ich. Aber Ehrenwort, ne? Ja, versprochen. Alles Gute und viel Erfolg. Ja, wünsche ich dir auch noch. Dankeschön, okay. Tschüss. Bis dann, tschüss. Markus, hallo, 30 Jahre. Guten Morgen. Hallo, ich grüße dich. Markus, was ist los? Was ist dein Thema? Ja, also ich fühle mich so langsam sexsüchtig. Also ich richte mein Leben ziemlich sehr nach meiner Sexualität aus. Mhm. Was heißt das genau? Das heißt genau, also so ziemlich, ich lebe in keiner festen Beziehung. Das heißt, ich liebe also, ich habe in der Woche circa 4 bis 5 wechselnde Partnerinnen. In der Woche? In der Woche auch Prostituierte. Also ich bin da ziemlich überall und nirgends zu finden. Gehe auch in Swingerclubs, also lebe mich da aus. Wenn es keine Prostituierten sind und wenn es kein Swingerclub ist, wie und wo lernst du die Frauen kennen? Überall. Kneipen, Straße? Kneipen, ja, wie gesagt, Kneipen, ja. Ich kenne zum Beispiel auch Frauen, die jetzt selber auch wechselnde Bekanntschaften haben, die auch in Swingerclubs gehen, mich an und sagen, gehen wir morgen, gehen wir übermorgen in Swingerclubs. Dann gehe ich mit den Frauen natürlich auch in Swingerclubs, obwohl das nicht mein Ziel ist. Sind das denn in der Regel, wenn du sagst, 3-4 Mal in der Woche habe ich Sex mit unterschiedlichen Frauen, sind das wirklich immer andere Frauen? Oder hast du auch welche, die du ab und zu mal anrufen kannst und sagst, ich habe jetzt Bock, komm zu mir? Oder ich hatte ich und habe ich zum Teil auch. Auch noch. Also es gibt ein dickes Notizbuch, aber es kommt, es gibt ein dickes Notizbuch mit Telefonnummern. Es gibt ein gutes Handy, ja. Ja. Und du bist aber immer auch wieder auf der Pirsch. Ja. Sexsüchtig? Ja. Wie lange schon? Du bist jetzt 30, haben wir gerade gesagt. So die letzten 3-4 Jahre hat sich das rauskristallisiert. Also ich muss dazu sagen, ich bin mit der Sexualität sehr früh aufgewachsen, bin in Jugend oder in meiner Kindheit auch selber der Prostitution nachgegangen. Vielleicht liegt es darin begründet, ich kann es selber nicht sagen. Moment, du bist in deiner Jugend, und Kindheit der Prostitution selbst nachgegangen? Ja, ich bin also mit 11 Jahren, habe das angefangen, bin ich damals auf den Strich gegangen. Bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr, wo ich dann ausgestiegen bin. Wie kam das, dass du mit 11 Jahren auf den Strich gegangen bist oder gehen musstest? Ja, das hat was mit Heimaufenthalt zu tun und mit keiner Liebe vom Elternhaus etc. etc. Also verlassen sein, diese Suche nach etwas, nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Zärtlichkeit. Also stand die ganze frühe Jugend, also von 11 bis 18, das ist ja eine sehr lange Zeit, eine sehr, sehr wichtige Zeit auch, unter dem Eindruck, dass du zwangsweise dich verkauft hast und Sex hinnehmen musstest. Ja, wobei ich Mit Männern dann, ne? Nicht homosexuell bin, sondern auch, rein auf Frauen stehe. Ich habe also mit 14, 15 Jahren habe ich dann also auch schon ein Doppelleben geführt, bin halt aufgrund meiner Größe und aufgrund meines Aussehens in jede Disco reingekommen und habe mir da abends dann die Frauen noch abgeschleppt, nebenbei, dass ich tagsüber meinen Job nachgegangen bin. Mhm. Also du hast mit den Männern das gemacht, um das Geld zu verdienen und abends hast du die Mädels für deine eigene Lust und für deinen eigenen Spaß geholt. Ja. Hast du denn in den Jahren später, also vom 18. bis heute zu deinem 30. Lebensjahr, auch schon mal eine etwas längere Beziehung gehabt? Ja, habe ich gehabt. Wie lange dauerte die? 4,5 Jahre. Immerhin. Und warst du in dieser Zeit deiner Freundin treu? Nein. Mhm. Wie oft bist du ihr fremdgegangen? Ziemlich oft, wobei sie eine Person war, die das voll und ganz akzeptiert hat und ich darin dann auch den Grund gesehen habe, dass ich gesagt habe, ich beende die Beziehung, weil es eben keinen Sinn hat. Ich kann in der Beziehung aufrechterhalten, wenn die Frau zu allem, was ich tue oder lasse, Ja und Amen sagt. Mhm. Du kannst wahrscheinlich überhaupt nicht mehr rekonstruieren, wenn das so früh bei dir angefangen hat, mit wie vielen Menschen du schon sexuellen Kontakt hattest. Nee, das kann ich nicht mehr. Das ist eine Zahl, die also geht... Egal, ob Mann oder Frau, ich kann es nicht mehr. Das ist eine Zahl, die geht vielleicht in die Tausend da... Ja. Wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Mhm. Was, wenn du heute so süchtig danach bist, kannst du beschreiben für dich, was es ausmacht, warum du auf diesen Thrill so abfährst? Nee, kann ich nicht. Ich weiß es selber nicht. Ich bin am Überlegen, gibt es eine Therapie, kann man eine Therapie machen, ist die überhaupt sinnvoll? Mhm. Was bringt mir, oder was würde mir eine Therapie für das bringen, außer dass ich dann vielleicht weniger Geld für Prostituierte oder sonst was ausgeben würde, ne? Wobei ich ja die Prostituierten nicht verdamme oder verurteile, weil ich ja selber früher der Prostitution nachgegangen bin, deswegen kenne ich es. Hast du einen Lebenstraum, wie du gerne leben würdest? Eine einfache kleine Familie. Mhm. In Ruhe gelassen und in Frieden und in Harmonie leben. Ja. Mhm. Ich glaube ja, wenn ich habe das oft in der Sendung hier schon gehört und habe immer wieder in meinem Leben auch Leute kennengelernt, sowohl schwule als auch heterosexuelle Männer, die wirklich wahnsinnig viel Sex gelebt haben, dass es sich fast kaum mehr steigern ließ. Und ich habe bei all denen bemerkt, dass sie großen Schaden davon getragen haben, was ihre Liebesfähigkeit angeht und was die Bewertung von Sexualität angeht. Und ich habe immer den Eindruck auch gehabt, Markus, dass es auf eine tiefe grundsätzliche Problematik zurückzuführen ist, die nur psychotherapeutisch behoben werden kann. Nur. Also ich gehe davon aus, dass man Liebe und Sex mit Sicherheit trennen kann. Sonst hätte es in meiner Jugend nicht funktioniert. Mein Stricher-Callboy-Dasein, egal wie man es nennen will, oder mein jetziges Leben. Ne? Also ich denke, dass man das trennen kann vom Kopf her. Viele können es nicht. Mhm. Das akzeptiere ich genauso, wenn sie sagen, ich kann Liebe und Sex nicht trennen. Mhm. Sondern, du kannst es trennen, aber du kannst es wahrscheinlich nicht mehr, du kannst nicht mehr das eine ohne das andere leben. Nehmen wir an, du hast eine Liebesbeziehung. Ich vermute mal, so wie ich das jetzt mir vorstelle bei dir, dass du nach kürzester Zeit wieder ausscheren würdest und weiter deiner Sucht nachgehen würdest. Ich denke mal, das käme auf die Partnerin drauf an. Das hat ja auch was mit verschiedenen Sexualpraktiken zu tun. Ich bin halt aufgeschlossen, was das betrifft. Hast du überhaupt noch in diesem Rauschhaften, in dem du lebst, ne? Es geht ja um schnelle Lust, um immer gesteigerte Lust auch, hast du überhaupt noch die Ruhe und die Muße, dich auf einen Menschen einzulassen, dich um einen Menschen zu bemühen, dich um Liebe auch wirklich zu bemühen? Ich komme vor wie so ein gehetztes Tier, der laufend auf der Suche nach irgendjemand, nach einem Ziel ist, nach einem Ziel, was ich definieren würde als Ruhepol, wo ich einfach auch fallen lassen kann und wo ich sagen kann, so, und das ist jetzt ein Zuhause, das ist eine Geborgenheit mit dabei. Ne? Ich könnte mir fast vorstellen, wenn du dieses Leben jetzt nochmal 10 Jahre führst, dass du vollkommen ausgepowert und vollkommen ausgelutscht bist und auch unfähig noch zu lieben. Das ist eine gute Frage. Die kann ich nicht beantworten. Nein, ich sage das ja nur so, dass ich die Sorge habe, wenn es so weitergeht. Wärst du denn bereit, von deiner inneren Einstellung, dich mit einem Psychologen, mit einem Psychiater auseinanderzusetzen über dich selbst? Ich wäre bereit, nur ich habe überhaupt in keinster Weise irgendwelche Adressen noch Telefonnummern. Da können wir dir gleich helfen, weil ich glaube, da braucht man nicht viel Fachwissen für zu haben. Wenn ein 11-jähriger Junge bis zu einem 18. Lebensjahr, bis er ein junger Mann ist, diese Art von Sex erfahren hat, wie du sie erfahren musstest, dass das absolut nicht ohne Schaden bleibt für die Entwicklung, für das Empfinden, für überhaupt die ganze Person, die herangewachsen ist. Und dass da sicher ganz vieles damals darin seine Ursächlichkeit findet. Kann sein. Ich versuche zumindest meinen Kopf kühl zu halten und mir selber zu analysieren, ne? Weil ich das schaffst du gar nicht alleine. Das Thema Prostitution oder Sex, also Prostitution an sich, das spielt ja zu 70-80% spielt sich das ja alles im Kopf. Der Rest ist Sex. Weil das andere ist alles Probleme, die man versucht, dadurch irgendwo abzuwälzen. Ne? Was machst du so im Leben vom Beruf? Ach, ich bin im selben Business wie du, also ich bin auch irgendwo in der Medienbranche drin, stehe also auch oft vor der Kamera. Also, ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, du legst auf, das heißt meine Psychologin ruft dich zurück. Das wäre nett, ja. Und würde dich dann mal beraten, was du tun kannst, welche Kliniken es vielleicht gibt für diese Problematik, was genau du tun kannst. Okay. Alles Gute. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ich dir auch. Dankeschön. Tschüss, Markus. Astrid, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Hi. Mein Thema ist, dass ich nicht richtig flirten kann. Du kannst nicht richtig flirten? Nee. Also ich habe von Geburt... Ich weiß überhaupt gar nicht genau, was richtig flirten ist. Du hast von Geburt, erzähl mal. Ich habe von Geburt an eine hochgradige Sehbehinderung. Also ich bin fast blind. Ich habe noch ungefähr 3% Sehkraft. Und habe irgendwie Probleme, Männer kennenzulernen. Dann ist es natürlich klar. Dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Weil viel über die Augenkontakt abläuft. Ja, fast alles, ja. Ja, und meinen letzten Partner hatte ich, als ich 18 war. Und seitdem eigentlich nicht mehr. Das ist eine verdammt lange Zeit, ne? Jetzt 36. Und ich habe also auch schon einiges versucht. Ich habe schon Kontaktanzeigen aufgegeben. Und war auch schon mal in so einer Radiosendung Herzflimmern. Aber das ist jetzt eine interessante Überlegung. Ich habe ja nur oft in der Sendung hier mit blinden Menschen gesprochen. Und wir haben ja viele Zuhörer auch, die blind sind. Wie flirten blinde Leute? Ja. Das müsstest du eigentlich mir genau erklären können jetzt, wenn... es muss ja alles über die Stimme laufen, ne? Also ich denke, ja, also ich achte sehr viel auf Stimmen. Es ist auch so, wenn ich jemanden kennenlerne, bei mir dauert das auch länger, bis ich mir so einen Eindruck von jemandem gemacht habe. Also wenn man gut sehen kann, ich habe das mal so irgendwie gehört, mal so ein Psychologe hat mal gesagt, so innerhalb von 20 Sekunden macht man sich so ein Erstbild. Kann man so sagen, ja. Geht mir auch so. Das ist bei mir zum Beispiel nicht so. Ich brauche also länger Zeit, um jemanden kennenzulernen. Was machst du vom Beruf? Ich bin Sozialarbeiterin. Also ich kann eigentlich auch gut mit Menschen umgehen. Ich habe auch irgendwie keine Kontaktschwierigkeiten. Das Problem ist vielleicht auch, also dass meine Sehbehinderung jetzt für Außenstehende nicht unbedingt offensichtlich ist. Beschreib doch mal uns Sehenden, wie du sehen kannst. Was genau du noch wahrnimmst? Also, ja, ist natürlich schwierig, weil ich noch nie normal gesehen habe. Also ich kann zum Beispiel alles noch sehen, Farben, Kontraste, auch draußen jetzt Leute, die mir entgegenkommen. Allerdings kann ich nicht mehr die Gesichter erkennen. Also ist es verschwommen? Du weißt nicht, was verschwommen ist, ne? Weil das ist ein Begriff. Verschwommen ist es eigentlich nicht. Ich nehme mal an. Aber wir können uns vorstellen, wenn du sagst, ich kann keine Gesichter richtig wahrnehmen. Das kann man sich dann vorstellen. Keine Konturen im Gesicht. Ja, also es gab, also wenn jetzt zum Beispiel mal im Fernsehen so eine Arztserie läuft, wo jetzt alle die gleichen, die gleichen Kappen auf dem Kopf haben oder so. Also ich erkenne die Leute mehr jetzt an den Haaren, an der Frisur, an der Kleidung und an der Stimme. Achso, aber wenn die Kappen alle aufhaben, dann sehen die alle gleich aus für dich. Ja, genau, dann sehen die nämlich alle gleich aus. Weißt du, was mich absolut wundert? Du wirkst äußerst selbstbewusst und redest auch sehr, sehr präsent und gewandt, dass du keinen Mann mitkriegst. Ja, das wundert mich ehrlich gesagt ja auch. Da fragst du mich jetzt, wie du flirten sollst. Da habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung, wie du stehst mitten im Leben, du hast einen Job. Nee, also ich bin jetzt arbeitslos. Du bist jetzt arbeitslos. Mhm. Aber ich vermute mal, dass du schon einen Freundeskreis hast. Ja. Ja. Auch nicht sehende Menschen unter dem Freundeskreis oder alles Sehende? Alles Sehende. Mhm. Also ich. Müsste es denn für dich ein sehender Mensch, Mann sein oder wäre es dir egal? Also, ich habe jahrelang eigentlich, war ich auf einer Sonderschule, auf einer Schule für Sehbehinderte. Mhm. Und da habe ich mich eigentlich schon ziemlich ausgegrenzt gefühlt. So, mhm. Weil da habe ich so gedacht, so behinderte Menschen sind eigentlich immer unter sich. Mhm. Und habe aber nachher mein Studium auch an einer ganz normalen Fachhochschule gemacht. Und hat funktioniert auch. Das hat auch funktioniert. Mhm. Hat zwar ein bisschen länger gedauert. Und ich kann ja auch noch normal lesen. Ich habe da zwar eine ganz spezielle Brille, da ist also so ein Fernglas drin eingearbeitet. Mhm. Aber das geht eben auch. Mhm. Sag mal, die letzte Beziehung hattest du, als du 18 Jahre warst. Mhm. Das war ja wahrscheinlich eine kurze Beziehung, oder? Nee, eigentlich hat die so ein Jahr gedauert. Immerhin ein Jahr. Ja. Du hast auch keine Anläufe unternommen, in der Zwischenzeit irgendetwas zu starten? Ja doch, ich habe Kontaktanzeigen aufgegeben. Ja gut, ja das schon. Aber ich meine, so, hast du auch direkt Männer angesprochen? Nee. Habe ich eigentlich nicht gemacht. Nee. Was machen wir jetzt mit dir? Das ist echt schwierig. Auch so zum Beispiel in der Disco jetzt. Da läuft ja alles Überblick. Ja, da geht es nicht. Also ich würde es mal folgende Vorschlag machen. Ich appelliere es nochmal an meine nicht sehenden Zuhörer. Zuschauer kann ich ja da nicht sagen. Mhm. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit noch. Ruf doch mal an und erzählt mir und somit dann auch der Astrid, wie man am besten flochtet, wenn man erblindet ist oder nur noch ganz wenig sehen kann. Ich glaube, das sind die besten Ratgeber, ne? Ja, kann sein. Würde ich mal so vorstellen. Ich habe also hier auch schon mal versucht, eine Selbsthilfegruppe für Sehbehinderte aufzusuchen. Allerdings sind da nur 80-Jährige drin. Ja. Und für meine Altersgruppe gibt es da gar nichts. Aber überhaupt könntest du, das ist ja noch so ein profaner Rat von mir, eine profane Idee von mir, vielleicht auch noch mehr Kontakt zu nicht sehenden Leuten aller Altersgruppen. Es gibt ja nun sehr viele Suchen. Und dann bist du ja schon mal mit Leuten konfrontiert, die die gleiche Problematik vielleicht auch haben. Mhm. Wäre doch mal eine Idee, oder? Ja, oder hast du da Scheu vor? Ich höre manchmal auch so von Menschen, die eine Behinderung haben, die sagen, ich will gar nicht so mit anderen gleichartig Behinderten zusammen sein, was ich eigentlich gar nicht verstehen kann. Ach so, nein, so, ich möchte jetzt nicht unbedingt auch noch einen behinderten Mann haben, sagen wir mal so. Aber so jetzt ein Austausch mit Blinden, da habe ich jetzt keine Schwierigkeiten mit. So, und jetzt machen wir Folgendes. Alle blinden Menschen, die uns jetzt zuhören, bitte versucht schnell noch anzurufen und erzählt uns, wie ihr flirtet und wie ihr an das andere Geschlecht oder ans gleiche Geschlecht, wie auch immer ihr gestrickt seid, rankommt. Und wir hören zu und die Astrid hört auch noch zu, okay? Alles klar. Okay, Astrid. Okay. Hoffentlich kommt was rum. Ja, danke. Und wenn es später reinkommt per Fax oder so, reichen wir es dir nach. Ja, das ist schön. Alles Gute, tschüss. Okay, danke, tschüss. Sandra ist jetzt bei mir. Hallo Sandra. Hallo. 19 Jahre alt. Ja. Und was ist dein Thema? Es geht darum, mein Freund hatte vor einem Jahr einen tödlichen Autounfall. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich das verarbeiten soll, wie ich damit klarkommen soll. Es ist ein Jahr rum jetzt. Das ist, ja, ein Jahr und ein paar Monate. Mhm. Was ist damals genau passiert? Wir waren ein Jahr zusammen. Ich habe dann Schluss gemacht. Weil er fing an, von Verlobung zu sprechen und weitere Zukunft. Mhm. Er war mein erster richtiger Freund und ich hatte Panik, dass ich halt irgendwas verpassen könnte. War er in deinem Alter? Er war 3 Jahre älter damals. Mhm. Und 2 Wochen, nachdem ich dann halt Schluss gemacht hatte, wir hatten den Kontakt weiter aufrechterhalten, haben wir uns dann nochmal gesehen und welche aus unserem Freundeskreis müssen das wohl gewesen sein. Die hatten ihm dann wohl Sachen gesagt, von wegen, ich hätte ihn wohl während der Beziehung halt betrogen und solche Sachen. Stimmte das? Nein, das stimmte nicht. Mhm. Und das hatte er sich halt sehr zu Herzen genommen und war dementsprechend auch sehr geladen und fing auch gleich an rumzukeifen und dadurch ist dann halt ein ziemlich großer Streit im Brand. Er ist dann mit meinem besten Kumpel dann weggefahren und hatte dann zu ihm noch gesagt, sag Sandra, dass es mir leid tut. Mhm. Ja, und dann nachts gegen 2:15 rief dann seine Mutter bei mir an und sagte, dass er halt einen tödlichen Autounfall gehabt hätte. War er da allein im Auto oder mit deinem Kumpel noch zusammen? Nein, er war alleine im Auto. War es wirklich ein Unfall? Das weiß ich nicht. Das ist bis heute nicht geklärt worden. Mhm. Wie ist das denn passiert? Das weißt du doch, wie der Unfallhergang war. Ich weiß nur, er muss eine sehr hohe Geschwindigkeit gehabt haben und ist dann auf gerader Strecke gegen den Baum gefahren. Mhm. Hat er Alkohol getrunken? Nein, Alkohol und Drogen waren nicht mit im Spiel. Mhm. Wie lange wart ihr da schon getrennt? Wie gesagt, 2 Wochen. 2 Wochen waren das. 2 Wochen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du hast dich von ihm getrennt, weil du so ein bisschen in Panik geraten warst, nach dem Motto, ich versäume was. Ja, genau. War das der einzige Grund oder war es auch der Grund, dass du eigentlich nicht mehr so sehr in ihn verliebt warst? Nein, überhaupt nicht. Er hat mir sehr, sehr viel bedeutet und das war auch ein Grund, warum ich Schluss gemacht habe. Weil ich habe mir immer nur vorgestellt, wenn ich jetzt mit ihm weiter zusammen bin und mich darauf einlasse, mich mit ihm verlobe, vielleicht dann sogar heirate etc., dass ich dann irgendwann es im Kopf kriege und mir dann halt einen anderen suche und es entweder heimlich mache. Also das ist schon Wahnsinn. Du hast ihn eigentlich geliebt, oder sehr geliebt und hast trotzdem gesagt, nein, ich will nicht mehr, weil du für dich so überlegt hast, ich will noch ein bisschen was erleben. Ja. Wundert mich, kann ich so schwer nachvollziehen. Ich mittlerweile auch nicht mehr. Das ist, weil wenn man so verliebt ist, denkt man doch erstmal, egal, jetzt mache ich das, was jetzt ist und was in 5 oder 6 Jahren dann auf mich zukommt, ist dann erstmal wurscht. Deswegen fragte ich das gerade, ob vielleicht doch nicht so ein bisschen die Liebe schon kaputt war. Nein, das eigentlich überhaupt nicht. Machst du dir jetzt Vorwürfe, dass du mit Schuld an dem Tod bist? Auf jeden Fall. Weil du wahrscheinlich auch denkst, vielleicht hat er sich selbst getötet? Eben. Und war er so ein Typ, der so... Es gibt ja Menschen, da würde man sagen, das machen die nie. Und manche würde man sagen, ja, kann sein, vielleicht. Es war so, bevor wir zusammengekommen sind, hatte er mir mal erzählt, dass er früher mal öfters eine Phase gehabt hatte, wo er einfach nicht mehr wollte, weil er Probleme zu Hause gehabt hatte, auf der Arbeit. Er hatte damals seine Ausbildung auch abgebrochen und eine neue begonnen. Und in dem Jahr, wo wir halt dann zusammen waren, er hatte sich im Grunde um 180 Grad gedreht, was das anging. Er war sehr lebensfreudig, hatte Freunde, in seinem Familienkreis lief auch wieder alles super. Er hatte Pläne geschmiedet. Und das hat dir dann völlig aus der Bahn gehauen, als du gesagt hast, nein, ich will nicht mehr. Ja. Hast du ihm das eigentlich so offen gesagt, warum du nicht mehr willst? Ich habe ihm das gesagt, daraufhin, das war über 4 Stunden haben wir den Tag gesprochen. Er hatte mir dann gesagt, oder er hatte gefragt, ob wir Freunde bleiben könnten. Und ob ich vielleicht eine Möglichkeit sehen würde, dass es später halt noch eine Möglichkeit gäbe, dass wir wieder zusammenkommen. Was hast du da gesagt? Ich hatte ihm das bejaht, weil mir eigentlich auch sehr daran gelegen war. Nur halt, dass ich erstmal noch weitere Erfahrungen sammeln wollte. Als du dann von dem Tod deines Freundes gehört hast, was schoss dir da alles durch den Kopf im ersten Moment? Im ersten Moment konnte ich das gar nicht richtig realisieren, weil ich bin aus dem Schlaf geholt worden. Ich habe erstmal 10 Minuten senkrecht im Bett gesessen, bis mir überhaupt klar war, was man mir gesagt hatte. Ich bin dann leicht zu meiner Mutter hin, hatte sie darauf angesprochen. Und sie konnte das auch nicht glauben, weil sie meinte, ich hätte das nur geträumt. Mein Vater ist dann die Strecke abgefahren, kam dann wieder und meinte, an der Strecke ist wirklich ein Unfall geschehen. Es war allerdings schon alles wieder aufgeräumt, beziehungsweise soweit beseitigt worden. Und dass ein Auto halt nicht bei ihm zu Hause auf dem Hof gestanden hätte. Dann ist meine Mutter zur Polizei gefahren und hatte das nachgefragt und hat da dann die Bestätigung gekriegt, dass er wirklich tot war. Als es dann wirklich klar war, kam da auch im ersten Moment gleich so eine Reue in dir auf, dass du dachtest, oh, hätte ich ihn doch bloß nicht verlassen? Das eher weniger. Es war irgendwie nur ein Gefühl, dass oder ich habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich den Tag vorher mich nicht bei ihm habe entschuldigen können, beziehungsweise dass ich diesen Streit nicht versucht habe, wieder in Ordnung zu bringen. Bist du dann zu der Beerdigung auch gegangen? Ich war auch bei der Beerdigung. Ich muss dazu sagen, die Eltern haben in den 2 Wochen, wo wir auseinander waren, nichts davon gewusst. Die waren immer noch überzeugt, dass wir bis zum Ende halt zusammen waren. Sie haben auf der Beerdigung mich dann zwischen sich genommen und ich habe muss dazu sagen, ich habe mich ziemlich mies dabei gefühlt. Mhm. Ich habe mich vorgeführt auch gefühlt. Hast du es ihnen dann irgendwann erzählt, dass ihr gar nicht mehr zusammen wart? Ich konnte es ihnen nicht sagen, bis heute nicht. Mhm. Weil ich immer diese Angst hatte, da sie davon überzeugt waren, dass es ein Unfall war. Mhm. Dass sie dir die Schuld geben. Mhm. Auch. Und ich wollte halt ihnen nicht noch den letzten Glauben an ihren Sohn nehmen. Das konnte ich nicht. Gibt es irgendjemanden im Freundeskreis, der von eurer Trennung wusste, der vielleicht so durch die Blume, vielleicht nicht direkt, aber durch die Blume, dir so die Schuld zuschiebt, dass du ihn in den Tod getrieben hast? Ich habe es im Grunde von jedem angenommen. Ich habe sie auch direkt darauf angesprochen. Sie haben es immer verneint. Die Freunde? Unser Freundeskreis, ja. Irgendwann ist dann der Kontakt abgebrochen und ich habe im Grunde daraufhin auch, ja, ich habe mir halt Gedanken drüber gemacht, dass es doch letztendlich daran gelegen hat. Was sagst du? Du hast gerade am Anfang unseres Gesprächs gesagt, es ist vor einem Jahr passiert, vor gut einem Jahr passiert, ja, und ich werde nicht damit fertig. Genau. Was ist das Hauptgefühl, mit dem du nicht fertig wirst? Ich denke mal, dass ich mir immer noch ziemlich Gedanken darüber mache, ob es nicht hätte sein können, dass es wirklich meine Schuld war, wenn es Selbstmord gewesen ist. Also ich glaube, es ist, dass ich es nicht hätte verhindern können. Mhm. Also es ist die Sorge und das Schuldbewusstsein, was dich plagt. Ja. Nicht so sehr die Trauer um ihn? Die spielt auf jeden Fall mit einer Rolle. Mhm. Aber das andere ist schon vorherrschender. Auf jeden Fall. Mhm. Das ist natürlich eine ganz große Problematik, weil man das nie erfahren wird. Vielleicht hättest du es für möglich, wenn er das geplant hätte, dass er zumindest einen Abschiedsbrief hinterlassen hätte. Das weiß ich nicht. Ich dachte gerade so, vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass es doch ein Unfall war, dass er keinen er hat keinen Abschiedsbrief mehr hinterlassen, offensichtlich, sonst hättest du es ja erzählt. Dass das vielleicht ein Hinweis dafür ist. Also, von seiner Familie her ist es nichts gesagt worden. Mhm. Ich war danach selber dann halt auch nochmal bei ihm in seinem Zimmer. Mhm. Habe auf den ersten Blick auch nichts finden können. Ich wollte da nun auch nicht in seiner Schublade, wo er im Grunde alle seine Sachen aufbewahrt hat, drin rumwühlen. Mhm. Aber das hätte die Familie schon gefunden, bestimmt. Auf jeden Fall. Ja, und dann hättest du es auch irgendwie oder irgendwann erfahren. Ja. Er scheint ja wirklich, so wie du ihn beschrieben hast, auch ein sehr labiler Mensch gewesen zu sein. Doch, eigentlich schon. Dem man, der sehr leicht aus der Bahn zu werfen war, wenn es um grundsätzliche Dinge ging. Das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer, damit ins Reine zu kommen. So wie du den Fall jetzt geschildert hast. Ich kann nicht so deine Entscheidung nachvollziehen, die du damals getroffen hast. Nur weil du noch Erfahrung machen willst, dich von jemandem zu trennen. Aber das sind zwei verschiedene Themen. Wir haben erstmal die Tatsache, dass du dich von ihm getrennt hast. Mhm. Du wolltest das ja auch. Ist egal warum, aber du hast es gemacht und du wolltest es. Man kann natürlich niemals absehen, was der Partner macht und wie der Partner damit umgeht. Und letztendlich, glaube ich, trägt jeder selbst die Verantwortung für sein Leben. Dein Freund hat die Verantwortung für sein Leben getragen und du für dein Leben. Und wenn er so gestrickt war, wie ich ihn mir jetzt erahne, was du erzählt hast, wäre vielleicht über kurz oder lang, wenn es denn ein Selbstmord war, wäre es vielleicht auch aus einem anderen Grunde passiert, den du gar nicht mehr in der Hand gehabt hättest. Vielleicht ist er dann so vom Charakter her so gewesen und dass für ihn nur dieser Ausweg noch möglich war. Ich glaube, also im Klartext heißt das, Sandra, ich glaube nicht, dass du da eine Schuld trägst. Wenn du eine Schuld tragen würdest, weißt du, was ich dann machen würde? Dann würde ich jetzt auch nicht zu dir sagen, du trägst Schuld, Sandra. Dann würde ich gar nichts sagen. Hm. Weil damit wäre dir auch nicht gedient, wenn ich sage, du trägst die Schuld. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das ist trotzdem sehr schwer. Ja, ich weiß. Mir gingen wahrscheinlich auch 1000 Gedanken immer durch den Kopf, wenn ich du wäre. Aber jetzt mal ganz, ganz böse gesagt, ne? Ich will nicht den Toten beleidigen. Aber ich sag's trotzdem, es ist ja schon bescheuert, wenn man wegen einer zerbrochenen Liebe sich umbringt. Es ist so verständlich, weil wir alle schon gelitten haben bis zum geht nicht mehr, wenn eine Liebe kaputt geht. Aber das eigene Leben deshalb wegschmeißen ist einfach Wahnsinn. Da gehört er noch für bestraft, wenn man das jetzt mal so ein bisschen salopp sagt. Aber es besteht ja immer noch die andere Möglichkeit, dass es wirklich ein ganz normaler Autounfall war. Ist er denn früher, als ihr zusammen wart, gern auch mal schnell gefahren? Eigentlich schon, ja. Aber wenn ich mit dabei war, ich hatte ihm von Anfang an gesagt, dass ich das halt nicht so gut fand. Ja gut, aber du warst nicht dabei, ne? Nein, in dem Moment nicht. Mhm. Und er hat sich eigentlich dann auch immer dran gehalten, wie es dann war, wenn er alleine unterwegs war. Ich kann es im Grunde nur mir vorstellen. Aber ansonsten ganz normal. Mhm. Vielleicht sollte man auch noch überlegen, wenn er das wirklich vorgehabt hätte, wäre das so seine Art gewesen, es auf diese Art und Weise zu tun? Man ist ja bei so einer Aktion überhaupt nicht sicher, dass man auch dabei stirbt. Wie schätzt du das bei ihm ein? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ihm in dem Moment eigentlich egal gewesen wäre. Wie hoch war denn die Geschwindigkeit, mit der er gegen den Baum gebrettert ist? Weißt du das? So wie man es mir gesagt hatte, waren es zwischen 100 und 120 km/h. Mhm. Und was für ein Auto war das? Ein Ford Escort. Mhm. Sandra, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt auch noch mal ein bisschen redest. Ich kann dir jetzt versprechen, das meine ich sehr ernst, dass das gerade, was ich gesagt habe, meine wirkliche Überzeugung ist und war, dass ich nicht glaube, dass du Schuld trägst daran. Mehr kann ich dir nicht sagen von meiner Seite aus. Es ist ein schwerer Schicksalsschlag, den du da hast hinnehmen müssen. Aber ich glaube, dass du nicht verantwortlich bist für den Verlauf des Schicksales deines ehemaligen Freundes. Ich glaube es nicht. Hast du denn viele Menschen, mit denen du darüber geredet hast im letzten Jahr? In der Anfangszeit war halt der Freundeskreis noch da. Wir haben im Grunde täglich darüber gesprochen. Ja, aber ich meine auch gerade über diese Fragestellung, bin ich schuld? Eigentlich eher weniger. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Fehler. Das kannst du ja gar nicht, das kann man ja eigentlich auch nur verarbeiten, indem man das mit jemandem bespricht. Wenn man so für sich alleine ist und man dreht sich ja im Kreis und immer wieder dasselbe und man muss ja auch mal so eine Außenbespiegelung haben. Vermutlich hast du deswegen ja auch angerufen hier heute Nacht. Mhm. Wir machen das jetzt mal so. Du legst bitte auf. Ja. Und die Annette ruft dich wieder an. Das ist meine Psychologin heute Nacht. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Manfred begrüße ich herzlich. Guten Abend, Domian. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. 59 Jahre bist du? Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich vor anderthalb Jahren meinen Lebensgefährten nach 35 Jahren verloren habe. Wie kam das? Er ist auf einem Einkauf in einem Blumencenter plötzlich tot in meinen Armen gelegen, Herzinfarkt. Plötzlich? Ja, innerhalb von ein paar Sekunden war das alles vorbei. Wie alt war er? 7 Tage vorher haben wir seinen 62. Geburtstag gefeiert. Während des Einkaufens? Von einer Sekunde auf die andere? Ja. Er ging hinter mir und hat meinen Namen gerufen und dann habe ich mich umgedreht und dann habe ich ihn aufgefangen. Hat er da noch was sagen können? Nein. War er da schon tot oder bewusstlos in dem Moment? Ein Angestellter kam hinzu, der die Herzmassage gemacht hat und ich habe die Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, bis der Rettungswagen kam und wir haben dann alles Mögliche noch versucht, aber da war nichts mehr zu wollen. War dein Freund herzkrank? Nein, er hatte etwas zu hohen Blutdruck. Kann man das in so einem Moment verstehen, was da passiert, wenn man... Nicht in dem Moment und auch jetzt nicht. Genau wie lange ist es jetzt her? Was hast du gerade gesagt? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Mhm. Und ihr wart über 3 Jahrzehnte zusammen? Ja. Wie hast du die letzten anderthalb Jahre verbracht? mit so ein bisschen Schleier. Freunde haben mich aufgefangen, seine Familie. Ich habe keine Familie mehr. Meine Mutter ist im vergangenen Jahr gestorben. Mhm. Und ich hatte noch Arbeit und er war ein paar Monate im Vorruhestand und ich bin Ende August diesen Jahres in den Vorruhestand gegangen, weil das eben einfach alles auch viel zu viel war. Mhm. Und nun treibt es, wie sagt man so schön, es treibt jetzt so dahin. Mhm. War das eine sehr glückliche Beziehung? Vom Grund genommen passten wir eigentlich gar nicht zusammen. Wir waren sehr konträr. Mhm. Aber wahrscheinlich war es deswegen auch... Aber ihr habt es ja dann lange miteinander ausgehalten. Ja. Mhm. Ja, jeder musste seine Abstriche machen. Mhm. Wir hatten Patenkinder. Und doch, letztendlich waren es wirklich sehr gute Jahre. Mhm. Ja, ihr habt doch zusammen in einer Wohnung gewohnt. Wir haben sehr lange zusammen gewohnt. In den letzten Jahren nicht mehr. Mhm. Weil wir festgestellt haben, dass es dann ganz einfach besser funktioniert. Mhm. Aber habt euch... wahrscheinlich jeden Tag gesehen oder jeden zweiten Tag und ja, ganz ja, viel Zeit richtig, ja. miteinander verbracht. Ja, wir haben die Urlaube zusammen verbracht, auch mit Freunden zusammen verbracht. Mhm. Und nun ja. Wenn man einen Menschen verliert, den man die Hälfte des Lebens oder ein Drittel des Lebens begleitet hat, ja. ist es so, dass man dann selbst das Gefühl hat, das eigene Leben bricht weg? Das ist eigentlich alles weggebrochen. Es ist kein Motor mehr da, es ist keine Kraft mehr da und auch kein Interesse mehr für irgendetwas. Auch keine Hoffnung mehr? Hoffnung worauf? Das Einzige, was ein bisschen Lichtblick gibt, sind die beiden Patenkinder. Sie sind sehr klein, sie haben sie an ihm gehangen und die Versuche, dass so ein soweit wie ich es halt kann, ein bisschen zu ersetzen. Mhm. Aber sie sind weit weg. Sie leben im Norden des Landes. Und ab und zu bin ich halt dann dort oben. Habt ihr früher ab und zu oder vielleicht sogar öfter über den Tod gesprochen? Und wie es sein würde, wenn einer gehen muss? Nein, darüber haben wir nie gesprochen. Mhm. Wir haben das zwar... was das Rechtliche, also Testamentarische und so weiter anbelangt, das haben wir alles getan. Aber wenn ich ansonsten das Thema angesprochen habe, hat er sofort abgeblockt. Mhm. Er wollte nicht darüber reden. Hast du noch Tränen? Ja, sehr viel sogar. Mhm. Aber es gibt eine Zeit für Tränen und eine Zeit, wo man sie eben nicht zeigt, weil für die anderen das halt... Und das ist ganz normal, dass eben sehr lange zurückliegt und sie ihr eigenes Leben haben. Natürlich. Das ist völlig verständlich. Irgendwann ist es für die anderen auch normal, dass dieser Mensch verstorben ist. Natürlich. Und für den ganz engen Angehörigen wird es nie normal, richtig, dass er weg ist. Ja, das ist es. Wenn du so alleine in der Wohnung bist, redest du mit ihm? Ja, alles durch. Hast du das Gefühl, dass er bei dir ist? Nein. Mhm. Nein, das habe ich nicht. Ich rede auch mit ihm, wenn ich draußen bin, im Lokal oder wenn ich einkaufen gehe, dann spreche ich mit ihm. Mhm. Aber es kommt natürlich keine Resonanz, auch wenn ich sie mir einbilde, aber es kommt eben keine. Hast du in der Wohnung irgendetwas verändert? Hast du noch mehr Bilder von ihm aufgehängt oder Erinnerungsstücke nach vorne geholt? Ich habe ein paar kleine Fotografien einrahmen lassen und aufgestellt, aber sonst habe ich nichts verändert, nein. Wir haben beide Wohnungen gemeinsam eingerichtet und daran habe ich nichts verändert. Also es gibt die andere Wohnung auch noch? Nein, die... Die ist aufgelöst jetzt? Ja, mehr dann auflösen. Das war sicher sehr schlimm für dich, das dann auch zu machen und zu begleiten. Zum Glück war seine Schwester und sein Schwager und sein Neffe dabei und dann haben wir das aufgelöst. Mhm. Und dann sieht man, was letztendlich eigentlich übrig bleibt. Mhm. Gehst du ihn besuchen auf dem Friedhof? Hat das Grab eine Bedeutung für dich? Nein, das Grab hat keine Bedeutung für mich. Mhm. Ich wundere mich darüber, aber es hat keine Bedeutung. Mhm. Es ist auch im Norden. Wie gesagt, ich kann nur dann hin, wenn ich dort oben bin. Mhm. Aber nein, es hat keine Bedeutung für mich. Mhm. Hast du in all deinem Schmerz in der letzten Zeit oder in den letzten anderthalb Jahren dich erwischt bei dem Gedanken, ach, ich will auch nicht mehr. Was soll ich noch? Wohin soll es führen? Ja. War dieser Gedanke sehr konkret auch schon? Der Gedanke war sehr konkret, aber entweder ist die Verzweiflung nicht groß genug oder ich bin ein Feigling, dass ich es nicht getan habe. Oder vielleicht gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Vielleicht ist es auch ganz einfach nicht richtig, das zu machen, Manfred. Nein, darüber habe ich nicht nachgedacht, aber ich denke dann an die beiden Patenkinder. Nein, ich meine jetzt gar nicht aus moralischen Gründen oder so. Damit komme ich gar nicht an. Ich meine es aus einem ganz anderen Grund. Aus welchem? Würde dein Freund das wollen? Domian, mir wird das häufiger gesagt, wenn ich dann sage, ach nee, zu dieser Veranstaltung oder zu der Party komme ich nicht mehr, mir ist nicht danach. Ja, meinst du, Herbert würde wollen, dass er dich zu Hause einschließt? Mhm. Und ich weiß nicht, was er da will. Er ist einfach nicht mehr da. Gut, das ist aber vielleicht noch was anderes mit der Party. Er ist weg, aber würde er nicht wollen, dass du zumindest die Jahre, die du hast noch, und ich hoffe, es sind noch viele, ich hoffe nicht, dass du diese Jahre gut lebst noch und nicht zu sehr dich verzehrst in der Trauer? Ist das nicht eigentlich ein Ausdruck der größten Liebe, dass man dem geliebten Menschen dieses noch gönnt und wünscht? Ja, ich denke mir, dass er das so... Und du würdest es doch umgekehrt ganz genauso wünschen, wenn du zuerst gegangen wärst. Du würdest ihm doch auch noch alles Glück gönnen, was es noch... Ja. Ja, siehst du. Mit Sicherheit. Nur es ist die Frage, ob man das kann. Vermittelt dir denn so eine Überzeugung oder so eine Überlegung, und du bist ja auch davon überzeugt, dass er das so sehen würde, vermittelt diese Überzeugung nicht Trost? Nein. Nein, das tut es nicht. Mhm. Das tut es mit Sicherheit nicht. Ich war heute Abend auf einem Geburtstag und ich habe mir die lieben Freunde, die ich seit vielen Jahren kenne, halt alle angeschaut und da habe ich gesagt, normalerweise müsste er neben dir sitzen. Mhm. Und das tut er nicht. Mhm. Und das sind alles noch solche Dinge, die mit einer Rolle spielen. Und nur wenn ich jetzt immer wieder Einladungen ablehne, dann kommen plötzlich keine mehr. Ja, natürlich, ja. Ich würde sie gerne einfach alle ablehnen und sagen, ich kann nicht, aber dann kommen einfach keine mehr. Und das ist die große Gefahr, die ich da nicht eingehen will. Und dann besteht eben die Gefahr, dass du irgendwann völlig isoliert bist, ne, und ganz, ganz vereinsamst. Ja, das ist richtig. Mhm. Das ist richtig. Vielleicht sollte ich mal zu einem Psychiater gehen und mit ihm darüber reden. Vielleicht solltest du, wenn es keine konkrete Person gibt, mit der du kontinuierlich darüber reden kannst, wirklich etwas professionelle Hilfe als festen Gesprächspartner suchen, der dir so einen Halt gibt zumindest. Ja. Ich glaube, wenn man in einer so schweren Trauerphase ist, die ich nur erahnen kann, und ich erschaudere bei der Vorstellung, wie es dir ergeht. Gar nicht drüber nachdenken. Man kann nicht drüber nachdenken. Ja. Glaube ich, dass man so einen Halt und so ein Gegenüber auch braucht, weil man die eigene Kraft vielleicht gar nicht mehr aus sich herausholen kann. Ja, ich werde das versuchen. Darf ich dir auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ich habe jetzt eine ganze Weile diese Sendung verfolgt. Mhm. Wann würde sie anrufen? Ich meine, jetzt gleich gehe ich zu Bett, ich bin jetzt müde. Wir können das auch vereinbaren, dass wir dich morgen um 12 Uhr zum Beispiel anrufen. Also um 0 Uhr, also in der Nacht. Morgen 12 Uhr. Ja, okay. Dann machen wir das so, Manfred. Ja, ist recht. Alles Gute. Ich danke dir. Ich wünsche dir weiterhin für dich persönlich alles Gute. Vielen Dank. Und auch für deine Sendung weiterhin alles Gute. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Wiederschauen. In der Technik heute Nacht Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir ausschließlich im Radio zu hören, bei 1 Live. Übermorgen ist Feiertag, da sind wir gar nicht da. Und im Fernsehen und im Radio sind wir in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und da wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Und Freitagnacht ist Wolfgang Clement hier bei uns zu Gast. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Wiederschauen. Uhr, senderfreies Berlin, Nachrichten. Der israelische Ministerpräsident Barak hat die Palästinenser noch einmal eindringlich aufgerufen, die Gewalt zu beenden. Im Parlament sagte Barak, die Tür zum Frieden sei dabei, sich zu schließen. Durch Gewalt werde Palästinenserpräsident Arafat gar nichts erreichen. Am Abend griffen israelische Kampfhubschrauber Einrichtungen der Fatah-Bewegung Arafats in den Autonomiegebieten an. Dabei wurden 5 Palästinenser verletzt. Bundeskanzler Schröder forderte auf seiner Nahostreise alle Beteiligten auf, zu Verhandlungen zurückzukehren. Die Einkommensteuer soll nach dem Willen von Bundesfinanzminister Eichel in den nächsten 5 Jahren nicht stärker als bisher geplant gesenkt werden. Beim Deutschen Steuerberatertag in Berlin sagte der SPD-Politiker, Ausnahmen könne es allenfalls bei der Anpassung des Grundfreibetrags oder der Entlastung von Familien geben.